Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 9 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet sich 9 Minuten nach 1 auch das WDR Fernsehen zu. Ich grüße euch schon mal herzlich. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Thema heute Nacht heißt Schreckliche Orte. Erzählt mir von schrecklichen, schauderhaften, grauenhaften Orten eures Lebens, wo ihr schon mal wart und sagt, das ist für mich ein ganz schlimmer Ort gewesen. An diesen Ort möchte ich vielleicht nie wieder zurückkommen. Oder mit diesem Ort verbinde ich ganz furchtbare oder beklemmende Dinge. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei für euch. Erster Anruf heute Nacht, Peter. Hallo Peter, du bist 17 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Und möchtest mir von einem für dich sehr schrecklichen Ort erzählen? Ja. Also, hallo? Ja, leg mal los. Meine Mutter hat sich damals vor 2,5 Jahren auf unserem Dachboden erhängt. Und ich weiß nicht, ich bin seitdem nicht mehr auf den Dachboden gegangen. Hast du sie dort auch gefunden? Nein, die hat mein Papa damals oben gefunden. Ja. Ich habe meine Mutter selbst nicht hängen sehen, aber ich bin dann ein paar Tage hinterher mal auf den Dachboden gegangen. Das war aber nichts mehr zu sehen und das Einzige, was ich noch wahrgenommen habe, war ein seltsamer Geruch. Naja, einige Tage danach, da war sie natürlich schon weg und da konntest du auch nichts mehr sehen. Ja, ich weiß aber nicht, wie lange meine Mutter dort oben gehangen hat. Es kann sein, dass sie vielleicht ein paar Stunden dort gehangen hat. Das konnte man im Nachhinein nicht rekonstruieren? Nein. Ich weiß nicht, ob man das rekonstruieren konnte. Auf jeden Fall es war auch anders, als ich es in Erinnerung hatte. Ja. Dieses war vor 2,5 Jahren, sagst du? Ja. Ja. Und du warst dann einmal, nachdem man deine Mutter dort runtergeholt hat, warst du einmal oben auf dem Dachboden und seitdem nie wieder? Ich war nie wieder oben. Wohnst du denn noch in diesem Haus? Nein, ich bin dann jetzt in meiner Lehre. Ja. Und bist auch bin jetzt selten zu Hause und ich führe auch sehr ein normales, geregeltes Leben. Nur eben mit dem einen Marker, dass ich nicht wieder oben auf den Dachboden gehe. Also das ist das dein Elternhaus, in dem das passiert ist? Oder ist das ein Mietshaus? Ist das ein euer Haus oder ist das ein Mietshaus? Das ist ein Mietshaus. Und dein Vater wohnt noch dort? Ja. Ja. Gibt es noch andere Geschwister? Ja. Und die wohnen auch noch da? Ja. Kannst du das erklären, warum du dann nie wieder hochgegangen bist? Nein, ich gehe einfach... Also ich habe noch in Erinnerung, wie ich das letzte Mal die Treppe hochgegangen bin und die Luke aufgemacht habe und es roch komisch. Ich bin dann hochgelaufen und habe mich umgesehen, wo sie sich wohl erhängt haben könnte. Aber das ist schon alles gewesen. Ja, immerhin, du warst einmal schon dann dort an diesem Ort. Ja. Und hast eine Konfrontation schon erlebt. Ich sag, und hast du eine Konfrontation, eine Begegnung mit diesem Ort schon erlebt? Es muss ja auch nicht normal sein. Das ist ja auch eigentlich gar nicht notwendig. Ich denke, es ist nicht notwendig. Ich weiß nicht, ich möchte auch irgendwie nicht wieder in dieses Haus zurück. Auf den Dachboden. Hast du schon ein beklemmendes Gefühl, wenn du überhaupt in dieses Haus reinkommst? Oder es gar von außen siehst? Ein wenig schon. Also wenn ich dann wieder mal nach Hause komme, dann denke ich immer an den Dachboden. Aber weißt du, ich vergesse das auch wieder dann. Ja. Weißt du, warum deine Mutter das gemacht hat damals? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass sie das irgendwie wegen irgendwelchen Leuten gemacht hat. Meine Mutter kommt ja aus Israel. Die ist... Ich weiß nicht. Das ist... Alles ein bisschen seltsam. Also die ist hat auch nie viel von sich erzählt. Mhm. Und von ihren Eltern. So richtig klar ist dir das bis heute nicht, was da in ihr vorgefallen ist und was in ihr vorgegangen ist vor allen Dingen. Ja. Ja. Weil das für dich ein ganz, ganz... Das Schlimmste, was du bisher in deinem Leben erlebt hast, dass deine Mutter sich da und überhaupt aufgehängt hat? Ja. Mhm. Denkst du heute noch oft an deine Mutter? Ein wenig schon. Ja. Manchmal. Mhm. Wenn ich weiter, wenn ich abends an meine Mutter denke. Mhm. Es piepst da irgendwas. Ist dein Akku leer, was, oder? Ja. Ja. Aber wir haben ja auch jetzt schon eine ganze Menge erzählt, das heißt, du hast es erzählt. Das ist der Ort, an den du nicht zurückgehen möchtest und für dich ist das ein schrecklicher Ort, verständlicherweise auch. Ich glaube, wir würden alle so uns verhalten, wie du dich verhältst. Ich glaube, das ist ganz normal, Peter. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ja, danke. Schreckliche Orte heißt das Thema heute Nacht hier bei uns. Gibt es in eurem Leben Orte, oder wenn ihr so zurückdenkt, habt ihr an bestimmten Orten mal etwas Schreckliches, Schlimmes, Schauderhaftes, Gruseliges vielleicht erlebt und sagt, das ist für mich wirklich ein schlimmer und schrecklicher Ort. Wenn ihr mir von diesen Orten erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und angerufen hat jetzt auch der Michael und der ist 35. Ja, hallo Jürgen. Michael, ja, guten Tag. Also ich wohne hier in einer Siedlung, ne? Und ja. Hier ist eine regelrechte, lass mich das mal so ausdrücken, Faschisteninvasion. Aha. Die finde ich einfach nur zum Kotzen. Mhm. Hier sind andauernd nur Leute, die sich an die ausländischen Mitbürger ranmachen, die belästigen, beschimpfen. Mhm. Ich bin zwar deutscher Staatsbürger, aber ich werde beschimpft als Vaterlandsverräter und als Judas und hast du nicht gesehen und dann kriege ich da sowas zu hören, wie Hitler hätte dich vergast und sowas alles. Mhm. Also was hier abgeht und das, was auch zum größten Teil von den meisten Leuten toleriert wird, ne? Also weiß einfach nicht, was man dagegen machen soll. Wie reagieren denn die anderen Nachbarn? Sind die... Zum größten Teil, das sind doch alle selber solche dreckigen Faschisten. Mhm. Mhm. Aus welchem Bundesland rufst du an? Ich? Ja? Berlin. Aus Berlin? Mhm. Ja. In welchem Stadtteil ist das, wo du wohnst? Was soll ich denn so öffentlich sagen? Wollte eigentlich nicht so ganz gerne machen. Warum nicht? Also ist das, Marzahn. Marzahn, ja, das ist natürlich auch wirklich eine heiße Ecke, ne? Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Nee, und da geht's natürlich immer ab, ne? Die haben gleich ganz in der Nähe, ist ein Park. Ja. Ne? Und dort treffen sie sich dann mit Reichskriegsflaggen, treffen sie sich dort. Mhm. Ne? Und aufgemotzte Autos und dann läuft da die Musik da, so böse Onkels oder wie sich das auch alle immer nennt. Mhm. Und ja, die Polizei kommt da zwar hin und sagt, macht das mal leiser, weil die können sie ja nicht regelrecht verscheuchen. Ne? Mhm. Höchstens, wenn sie nachts da ihre Invasion da abhalten, so nenne ich das. Ne? Ja, also, naja, es kommt darauf an, was... Ich würde mir manchmal wünschen, da kommt mal eine ganze andere Partei darüber, ne? Die Linken da jetzt und klatschen die da alle weg, damit man eigentlich Ruhe ist. Aber, mhm. Na gut, das ist ja nur auch keine Lösung, ne? Nee, aber was willst du machen dagegen? Naja, wir sind ja nun wir als Staat überlegen ja im Moment... da gravierend was zu tun, Stichwort NPD-Verbot und so weiter. Oder härteres Durchgreifen auch, was diese Szene angeht. Also auf jeden Fall ist das eine Gegend, ein Ort, an dem du nicht gerne bist und der für dich schrecklich ist. Ja, aber ich wohne hier seit 10 Jahren. Mhm. Und vor 4 Jahren kriegen das ja alle an, ne? Ja, da kann man wirklich jetzt nur hoffen, dass politisch sich etwas tut in der nächsten Zeit, dass diesem ganzen Spuk bald ein Ende bereitet wird. Auf demokratischer Basis natürlich, ne? Ja klar, sicher. Und ich finde das ja auch ganz schlimm, weil es ist ja auch ganz in der Nähe, ist ja auch so eine türkische Imbiss ist da, ne? Und die werden da ja hochständig belästigt. Hm. Also, schlimme Sache, aber verständlich, dass es für dich auch ein schrecklicher und schlimmer Ort ist. Ich sag von hier aus mal aber trotzdem schöne Grüße nach Berlin und schöne Grüße nach Marzahn. Ja. Und hoffen wir, dass sich das bald alles ein bisschen beruhigt und bereinigt. Mhm. Alles Gute, Michael. Ja. Alles Gute, Michael. Tschüss. Ja, mach weiter. So. Ja, tschüss. So, meine Lieben, vor den Fernsehbildschirmen in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir sind ein bisschen später. Wir bitten das sehr herzlich zu entschuldigen. Im Radio haben wir schon ein bisschen geplaudert und geredet. Unser Thema heute Nacht heißt schreckliche Orte. Und ich frage euch, Gibt es in eurem Leben Orte, die für euch schrecklich waren, die für euch grauenhaft waren, schauderhaft vielleicht, beklemmend? Und möchtet ihr mir von diesen Orten erzählen, an denen ihr unter Umständen etwas Bestimmtes, etwas Gravierendes erlebt habt? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Schreckliche Orte, das ist heute das Thema hier bei uns bei Domian. Es geht weiter jetzt mit der, ich muss mal in die Regie fragen, mit dem machen wir weiter. Mit Karin. Und Karin ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Karin. Hallo. Schreckliche Orte. Ja. Magst du erzählen? Ja, es war vor 8 Wochen. Da ist mein Mann in unserem Haus auf sehr schreckliche Weise ums Leben gekommen. Er war 1,5 Jahre vorher krank. Wobei man sagen muss, dass sich sein Gesundheitszustand gerade in den letzten 4 bis 6 Wochen eigentlich deutlich gebessert hat und wir eigentlich gedacht hatten, dass er es schaffen würde. Er hatte einen Tumor im Halsbereich. Mhm. Und dann kam eben diese Nacht oder dieser Morgen. Er schlief alleine in unserem Schlafzimmer. Weil ich hatte, seit der eine Sohn zum Zivildienst gegangen ist, in dem Zimmer habe ich dann geschlafen von dem Sohn. Du hast mit deinem Mann alleine gelebt, da waren keine anderen Kinder mehr in der... Doch, wir haben 3 Kinder. Ach so, da sind noch andere Kinder. Mhm. Mhm. Aber die Tochter, die war gerade zu der Zeit in den Ferien. Mhm. Und es war mein ältester Sohn da und auch meine Mutter, weil... das Schreckliche auch eigentlich noch war, dass mein Mann an dem Tag der Beerdigung seiner Mutter verstorben ist. Was ist denn dann genau passiert? Es ist so gewesen, einen frühen Morgen, es war so 4:15, mein Mann konnte aufgrund dieses Tumorleidens nicht mehr sprechen. Mhm. Seit einiger Zeit, ungefähr so seit 4 Wochen, konnte er nicht mehr sprechen. Und wir hatten aber die Türen aufgelassen, hatten ihm so eine Glocke ans Bett gestellt und gesagt, wenn irgendwas ist, dass er dann läutet. Ja. Und dann war es so 4:45 morgens, 5:20, da hat in einem wahnsinnigen Inferno diese Glocke geläutet. Also man wusste sofort, dass das also höchste Alarmstufe war. Mhm. Mein Sohn ist aus seinem Zimmer herausgerast und ist hochgerannt und sein Vater kam ihm schon auf der Treppe entgegen. Und es war alles voller Blut. Es hat wahnsinnig geblutet aus dem Mund. Also dein Mann konnte aufstehen. Ja, er war, er konnte aufstehen und ist ja auch noch jung gewesen. Er war ja gerade 50 Jahre alt. Mhm. Und obwohl er so krank war, war aber eigentlich immer auf. Mhm. Also er war aufgestanden und es hat irrsinnig geblutet, sagst du, dass es aus dem Mund herauskam. Ja, die ganze Treppe war schon voller Blut. Oben war alles. Mein Sohn hat einen solchen infernalischen Schrei losgelassen und ich kam ja hinterher, weil ich ja auch die Glocke gehört hatte und bin dann auch hochgerannt und mein Sohn hat halt nur geschrien, ich soll sofort den Notarzt anrufen. Mhm. Ich bin dann eben runter und habe den Notarzt angerufen und ich habe dann eben, mein Sohn hat dann noch versucht, meinen Mann wieder zurückzubringen zu dem Bett. Ja. Ich habe noch gesehen, wie mein Mann so vor dem Bett zusammensackte, auch das Bett und alles die Wände und es war alles voller Blut. Es war so, als wenn jemand auf bestialische Weise ermordet worden wäre. Und derweil ich halt auf den Notarzt, ich musste warten, weil das etwas schwierig zu finden ist, unser Haus, das liegt so ein bisschen abseits, habe ich halt meinen Sohn ständig schreien hören oben. Er hat immer geschrien, Papi, geh nicht weg, bleib da. Währenddessen war dein Mann zusammengesackt vor dem Bett. Mein Sohn hat ihn dann noch auf das Bett praktisch ziehen können oder mit seiner Hilfe. Mhm. Und er hat halt immer zu, wie gesagt, geschrien und er soll nicht weggehen, er soll bleiben. Mhm. Und als der Notarzt kam, war es aber schon so, dass mein Mann schon das Bewusstsein verloren hatte. Hm. Aber was für eine Situation für dich auch. Du warst unten auf der Straße und hast auf den Notarzt gewartet und oben ringt dein Mann mit dem Leben. Ja, ist auch für mich heute, also es ist ja erst 8 Wochen her, auch noch eine ganz schwierige Situation, dass ich mir auch Vorwürfe mache, dass ich nicht dabei war. Wobei mein Sohn mir heute immer sagt, dass er genau gewusst hat, dass ich so reagieren würde. Ja, aber du musstest doch auch unten sein, ja, um dem Notarzt zu sagen, wo... Aber ich war halt über diese anderthalb Jahre, über die Dauer der Krankheit schon auch so, das war halt schon eine wahnsinnige Anspannung die ganze Zeit. Ja, ja. Er ist, Karin, er ist dann verstorben. Er ist verstorben. In den frühen Morgenstunden bei euch im Schlafzimmer. Ja, in dem Schlafzimmer. Mhm. Und der Notarzt, es war ja eben so, meine Mutter war gerade da, war ja eben an diesem Tag die Beerdigung der Mutter meines Mannes war. Ja. Mhm. Seine Mutter war 6 Tage vorher verstorben. Mhm. Sie kam mit der Krankheit ihres Sohnes überhaupt nicht klar. Und weil es ihr einziger es war ihr einziges Kind, ihr einziger Sohn, dass er so krank war, das hat sie überhaupt nicht auf die Reihe gebracht. Und war dann auch, sagen wir mal, man kann fast sagen, aus Kummer verstorben. Mhm. Und mein Mann hat sich halt immer Vorwürfe gemacht, dass er ihr dieses Leid verursacht hat, obwohl wir ihm immer haben, dass sie war auch vom Alter her war das ja als auch okay mit der Oma. Die hätte also, aber er hat immer gesagt, er ist praktisch daran schuld, dass seine Mutter stirbt, weil er so krank geworden ist. Es war ein fürchterliches. Somit ist er am Tag der Beerdigung seiner Mutter gestorben. Ja. Er ist, man kann das so sagen, er ist dann in eurem Schlafzimmer im Bett verblutet. Verblutet. Ne? Also es war so, dass dann, als der Notarzt kam, die haben noch versucht, das zu ihn nochmal zu stabilisieren, den Kreislauf. Sie haben auch das Herz nochmal zum Schlagen gebracht. Aber der Notarzt kam dann zu mir herunter und hat gesagt, es ist so, sie kriegen die Blutung nicht zum Stoppen. Das war, also offensichtlich war es so, dass die Halsschlagader von dem Tumor zerrissen wurde. Und er hätte keine Chance. Und dann kurzfristig hat das Herz nochmal geschlagen und dann ist er eben in den Armen meines Sohnes verstorben, der die ganze Zeit dort oben war. Der die ganze Zeit bei seinem Vater war. Und das ist jetzt auch ein bisschen das Problem, was dieser Sohn eben auch hat. Der ist hatte gerade am Tag vorher Geburtstag, war 21 Jahre alt geworden. Und macht sich halt auch Vorwürfe, dass er den Vater nicht retten konnte und dass er überhaupt diese Bilder, er war auch von... Aber ich glaube, dass die Vorwürfe natürlich vielleicht jetzt so emotional verständlich sind, aber nicht begründet sind. Ne? Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Aber was für eine Situation. War der Vater, der Mann an dem frühen Morgen so traurig verstorben und verblutet in eurer Wohnung? Und dann seid ihr einige Stunden später zur Beerdigung der Schwiegermutter gegangen? Ja, es war um 17 Uhr am Nachmittag. Um 17 Uhr war die Beerdigung. Die hatten mich noch gefragt, ob sie es verschieben sollen, aber ich habe dann gesagt, ich wollte das nicht, weil ich auch wusste, dass es war so, mein Mann hatte sich aufgrund seiner Erkrankung entschieden, nicht zu der Beerdigung seiner Mutter zu gehen. Wobei ich sagen muss, es war also eine Entscheidung, die er ungefähr eine Woche vorher getroffen hatte. Und er hatte dann einige Tage vorher oder auch am Tag vorher zu mir immer wieder gesagt, oder mir aufgeschrieben, er konnte ja nicht mehr sprechen, soll ich doch mitgehen. Ich habe dann ihm gesagt, dass ich kein Problem damit hätte, wenn er mitgehen würde, obwohl er wirklich, wie gesagt, sehr gezeichnet war. Er wurde durch eine Magensonde ernährt, also hatte einen Schlauch aus der Nase und so. Und mein Schwiegervater war eine sehr bekannte Persönlichkeit, da man auch davon ausgehen konnte, dass es eine große Beerdigung war. Ich habe dann nur gesagt, wenn du halt dann plötzlich nicht mehr, meinst du, beherrscht die Situation nicht mehr, ist es ganz schlecht, dann plötzlich einfach wegzugehen. Offensichtlich hat ihn das so in Konflikte auch gebracht, dass er eben, er konnte sich nicht entscheiden, das zu machen. Karin, du heißt ja, unser Thema heute Abend, schreckliche Orte, ist das jetzt für dich so, dass du in dieses Schlafzimmer gar nicht mehr gehen kannst? Also es war so, dass der Notarzt, er kam zu mir runter und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne zu meinem Mann hoch. Und er hat dann gesagt, er würde es mir nicht raten, hochzugehen. Ich sollte, wir haben dann Freunde angerufen, die erstmal, ich bin aber, als er weg war, bin ich doch zweimal hoch. Ich habe versucht, einfach dieses Bild auszublenden, dieses wahnsinnig viele Blut, einfach gar nicht zu sehen. Ich bin dann zu meinem Mann gegangen, den hatten sie dann aufs Bett gelegt und so halb zugedeckt. Ich habe dann versucht, einfach mich ein bisschen von ihm zu verabschieden, natürlich sowieso sehr schwierig war. Nun ist das 8 Wochen her. Ja, gestern war es 8 Wochen. Du sagst es gerade, ist das Blut überall an die Wände gespritzt und es ist ganz schlimm ausgesehen. Habt ihr das renoviert jetzt schon? Also es ist so, dass dann zwei Freunde gekommen sind und die erstmal auch weitgehend, was so mobile Utensilien waren, die auch dann einfach weggetan haben, also das ganze Bettzeug und haben sie alles in Müllsäcke getan und haben es also weit, also ziemlich sauber gemacht, den Fußboden, was halt so möglich war. Aber es ist so, der Ort ist halt, gerade jetzt heute Abend, sagte, ist mein Sohn wieder oben, ganz kurz oben gewesen, hat dann zu mir gesagt, ich muss immer mal wieder hochgehen, sonst gehe ich nie mehr hoch. Das glaube ich, muss man auch so machen, ne? Wenn man etwas so Schreckliches in einem Ort erlebt hat. Ich bin auch, es ist halt auch noch der Geruch praktisch einfach da sehr stark dort drin. Ich habe auch jetzt schon versucht, noch ein bisschen, aber ich, einfach das noch ein bisschen sauber zu machen. Also die haben natürlich nicht alles sauber, aber es fällt mir außerordentlich schwer, überhaupt in diesem Raum mich aufzuhalten. Ja, natürlich, völlig verständlich. Und Karin, bitte. Ich sehe immer meinen Mann auch dort liegen. Und es ist halt eben, wie gesagt, erst 8 Wochen her. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Sohn, weil der, ich weiß jetzt nicht, Ich mach mal einen Vorschlag. Der Sohn ist doch jetzt bei dir, ne? Ist der noch wach? Nee, der ist momentan, der holt jetzt gerade seinen Bruder ab. Das ist auch eben ein Problem. Der geht jetzt, also ich habe ja 3 Kinder. Der eine Sohn macht gerade Zivildienst an der Nordsee, der ist gar nicht hier. Der kommt heute Nacht nach Hause, meist für 3 Tage. Ich mache mal einen Vorschlag. Du weißt ja, vielleicht kennst du meine Sendung, hast du ja ab und zu schon gesehen, dass ich immer einen Fachmenschen im Hintergrund habe, einen Psychologen, einen Diplompsychologen. Das habe ich heute auch, das ist der Ferdinand. Ich möchte gern, dass du mit dem Ferdinand jetzt noch eine Weile sprichst. Auch zum Beispiel über deinen Sohn. Ja. Das geht dann so, Karin, dass du es bitte auflegst und wir dich gleich dann zurückrufen. Ja, gut. Mir tut das sehr leid, was euch widerfahren ist. Und ich glaube, dass du sehr, sehr lange daran zu arbeiten haben wirst, um überhaupt Abstand dazu zu nehmen. Ja, meine Tochter, die ist ja noch sehr jung, die weint furchtbar um ihren Vater. Die war auch eben gar nicht da, obwohl ich froh war, dass sie an dem Tag nicht da war. Sie war ja in den Ferien. Ich glaube, das war wäre für sie ganz grausam gewesen, wenn sie das erlebt hätte. Ich spreche dir mein Beileid aus, mein herzliches Beileid. Und verabschiede mich jetzt von dir. Ja. Du legst auf und wir rufen dich dann gleich wieder an. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Karin. Ja, auf Wiederhören. Das Thema heute Nacht heißt schreckliche Orte. Was sind für euch schreckliche Orte? Oder was ist für euch ein schrecklicher Ort? Ein schlimmer Ort? Vielleicht auch ein gruseliger Ort, an dem ihr irgendetwas schon mal erlebt habt, an das ihr nicht so ganz gerne zurückdenkt oder an das ihr überhaupt nicht gerne zurückdenkt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Gerd ist dran und Gerd ist 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen. Du machst mal bitte dein Telefon, nicht dein Telefon, dein Fernsehen und dein Radio leise. Ja, ich mach das mal kurz leise. Besser so? Ja, ich glaube schon. Gerd. Prima. Ein schrecklicher Ort bei dir, erzähl. Ja, ich möchte von vornherein jetzt mal sagen, ich bin blind von Geburt an. Und mein schlimmster Ort ist eigentlich so jeder Zahnarzt. Also jede Zahnarztpraxis ist für mich der schlimmste Ort. Ach, warum? Ja, weil als blinder Mensch, da empfindet man ja anders als ein sehender Mensch. Also man kommt rein, man hat die Gerüche um die Nase, man hat die Geräusche um die Nase und das ist eben das, was mich immer wieder abschreckt. Also am meisten sind es die Gerüche, die mich da, also denke ich, mein Gott, das Medikament brauchst du vielleicht auch gleich oder... Aber die Gerüche hat man doch auch sehr penetrant in der Nase, wenn man in eine Klinik geht, beispielsweise in ein Krankenhaus. Empfindest du das nicht da so? Ja, also in ein Krankenhaus, da denke ich wiederum anders. Toi, toi, ich musste noch nie irgendwie großartig... Achso, du bist also mehr befasst mit den Zahnärzten, weil du öfter schon beim Zahnarzt warst und deshalb ist es für dich ein schrecklicher Ort. Also, es sind hauptsächlich die Gerüche. Ja, das auch. Und halt eben die Geräusche, die da bei dem Zahnarzt sind, die ganzen Geräusche, die da auch so auf mich einwirken. Weil ich habe momentan auch noch folgendes Problem vor mir. Bei mir müssen 2 Weisheitszähne noch ausgegraben werden. Ich meine, ich habe keine Schmerzen. Das kenne ich, das habe ich auch hinter mir. Das ist nicht sehr angenehm. Ich habe keine Schmerzen, aber trotzdem müssen diese Dinger weg. So, und dann habe ich gesagt, ja Mensch, Leute, ich Ich habe insgesamt 3 gehabt. Einen habe ich mir schon mal ausgraben lassen, war dabei sozusagen, wurde halt nur örtlich betäubt und hatte bei dieser Sache schon große Schwierigkeiten mit Wirkreizen und so weiter. Ich kann halt da mit der Sache nicht... Also das betrifft ja nun eigentlich uns alle, ne? Dass wir da das den Horror vorhaben, wenn wir... nun ist das bei dir was Besonderes, da du blind bist. Wir versuchen uns als Sehende das vielleicht mal vorzustellen, dass jedes Geräusch und jeder Geruch und das kombiniert dann auch mit dem Schmerz eine ganz, ganz besondere Auswirkung hat, so auf das Empfinden. Eine viel größere, als wir Sehende das vielleicht wahrnehmen und empfinden. Ja, das ist es eben. Und ich habe halt bei dem ersten, wo das war mit dem Ausgraben, ich hatte da so riesen Probleme, ich hatte da Wirkreize und so weiter. Dann habe ich irgendwann gesagt, als es jetzt dann endlich mal irgendwann fertig war mit Nähen und was dann dazu kam, habe ich gesagt, nee, das, also die anderen beiden Zähne, die ja noch kommen, das mache ich also per Vollnarkose, sonst kann ich, also sonst, das ist Wahnsinn für mich. Mhm. Geht nicht. Kannst du das vielleicht noch in anderen Worten beschreiben, wie das für dich ist, wie du dich da fühlst und in welcher Stimmung du dann bist? Ja, also die Stimmung, die ich dann habe, erstmal fühle ich mich, wenn ich in diesem Stuhl mich hinlege, erstmal, dann geht das Ding zurück, ja, und ich fühle mich plötzlich völlig ausgeliefert. Naja, das fühlen wir uns alle. Aber ich glaube, dass das bei dir alles noch eine Nummer härter ist, ne, da du blind bist. Natürlich, ich bin dann völlig ausgeliefert und kann, dann plötzlich sagt er, ja, Mund auf und ja, jetzt geht's los, ja, denn es gibt jetzt dann Ärzte, die wenig redselig sind, so wie meiner, der ist also irgendwie... Ich habe gerade wieder, vielleicht solltest du dir mal einen anderen Zahnarzt suchen. Also bei meinem Zahnarzt riecht es überhaupt nicht unangenehm. Es riecht wie in einer Wohnung, also zumindest in dem Wartebereich, in dem Behandlungszimmer natürlich, nach dem ein oder anderen Material. Und es gibt auch keine schlimmen Geräusche. Also vielleicht bist du bei einem recht altmodischen Zahnarzt, der da noch die alte Bohrmaschine anwirft, wenn er dich behandeln will. Außerdem sollte der mal ein paar nette Worte zu dir sagen, vor allen Dingen, wenn du blind bist, ist es ja noch wichtiger, dass er dir das alles erklärt, was er gerade macht. Also ich bin da schon jahrelang. Und immer wieder gibt mir dieser Mensch das Gefühl, also ich bin bei dem nicht geborgen, wie soll man das sagen. Wenn ich da reinkomme, wenn man schon so viele Jahre, ich bin jetzt 25 Jahre alt und beim gewissen Alter geht man auch schon, ich meine, wenn man jetzt älter wird als Kind, ist mal klar, dann hat man noch einen ganz anderen Zahnarzt. Also wenn man wenn du so lange dahin gehst und du das Gefühl hast, dich überhaupt nicht geborgen zu fühlen, warum gehst du dann nicht zu einem anderen Zahnarzt? Es gibt doch genug. Ja, deswegen bin ich auch noch auf der Suche nach einem Aber mach dich mal richtig auf die Suche, der dir die Ängste da nimmt, damit der Zahnarzt nicht mehr der schrecklichste Ort für dich ist überhaupt in deinem Leben. Aber ich glaube, das kann man so ansatzweise sehr gut nachvollziehen, da nun viele Leute sowieso den Horror vom Zahnarzt haben und dann auch noch als blinde Person ist es, glaube ich, besonders schlimm. So, jetzt hoffe ich, dass du einen guten Zahnarzt findest, einen neuen Zahnarzt und dass der das problemloser macht, diese Ausgrabung der restlichen Weisheitszähne. Da musst du dann durch, ist nicht so schön, aber hinterher ist dann alles im Butter. Alles Gute, Gerd, auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit der Sabine. Und Sabine ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Sabine, schreckliche Orte. Ja, richtig. Und zwar, ich arbeite in einem Bordell. Nicht ganz freiwillig. Was heißt das, nicht ganz freiwillig? Ja, ich bin irgendwo selbst schuld, dass ich da bin. Und zwar ist es so, ich bin seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir leben davon seit gut 4 Jahren zusammen. Und es lief auch alles ganz harmonisch, bis dann halt Schulden über Schulden gekommen sind, weil ich meine Arbeit verloren habe und er seine auch. Wir konnten die Wohnung dann also nicht mehr ganz finanzieren und Auto und so weiter. Zum Teil ist dann auch vieles gepfändet worden. Und irgendwann saßen wir dann hier, wenn wir am Tag 5 Mark im Portemonnaie hatten, konnten wir sagen, es war ein guter Tag, ja. Und dann hat er mir ein ziemlich unmoralisches Angebot gemacht. Und dein Freund? Ja, richtig. Und mich gefragt, wie es denn wäre, als Alternative in einem Club, in einer Bar oder im Bordell zu arbeiten. Das hat dein Freund dir sogar vorgeschlagen? Ja, weil aufgrund dessen, er hat auch wiederum einen Freund, der mit seiner Freundin auch schon ziemlich lange zusammen ist. Die haben sogar ein Kind zusammen und für sie wäre das alles ganz locker und gar kein Problem, ob ich es mir nicht angucken würde, probieren würde und man könnte gutes Geld damit machen. Naja gut, meine Reaktion zuerst war, nee, mache ich nicht und könnte ich gar nicht, will ich nicht. Ja, und dann bin ich Kellnern gegangen und als wir gemerkt haben, also als ich dann gemerkt habe, dass wir mit dem Geld auch so nicht klarkommen, und ich keine Arbeit gefunden habe. Darf ich dich mal eben kurz fragen, ist dein Freund denn länger arbeitslos gewesen? Ja, also ich glaube, der hat in seinem Leben noch nie gearbeitet. Also so lange ich ihn kenne, nicht. Ja, das ist ja ein toller Freund und schickt seine Freundin auf den Strich. Ja. Ne? So kann man das ja, man muss es ja dann auch so sagen. So ist es ja. Du hast es dann angefangen. Kürzen wir es mal ab. Du hast den Job dann angefangen. Richtig. Du arbeitest jetzt als Hure. Richtig. Wie lange jetzt schon? Seit Anfang Juni. Seit Anfang Juni, das ist ja noch nicht so sehr lange. Und dein... Ich habe das vorher ja auch schon mal gemacht. Und zwar, wie gesagt, wir sind anfangs zusammen gewesen, konnten die Schulden dann nicht mehr so ganz finanzieren und überhaupt nicht mehr finanzieren, meine ich. Und ja, dann bin ich halt arbeiten gegangen, habe auch wieder aufgehört und mich von ihm getrennt. War auch alles super, hatte auch einen anderen Partner gehabt. Und dann habe ich mich halt von meinem letzten Partner getrennt und bin wieder mit ihm zusammengekommen. Bist du denn zu dem zurückgekommen? Der dich auf den Strich schickt. Richtig. Jetzt bist du seit Juni, arbeitest du als Hure. Richtig. Dein Freund, davon gehe ich mal aus, so wie ich ihn jetzt schon kennengelernt habe, arbeitet nach wie vor nicht. Ja. Du bringst das Geld nach Hause. Mhm. Wie viel Geld im Monat ungefähr, so im Durchschnitt? 15.000, 20.000. Was eine Menge Kohle ist. Davon leistet der Herr sich wahrscheinlich ein schickes Auto. Daraufhin möchte er jetzt gerne sparen, weil wir haben erstmal Schulden abgezahlt und uns ja die Wohnung weiter eingerichtet und jetzt möchte er halt auf dem Und die Wohnung Mercedes wurde sicher sparen. Auf dem Mercedes. Und die Wohnung wurde bestimmt auch nicht mit IKEA-Möbel eingerichtet, sondern mit Designer-Möbel oder mit sehr schicken Sachen. Das heißt, diese Sendung Schreckliche Orte. Und ich habe ja fast die Vermutung, dass du jetzt auf meine Frage antwortest, was ist denn nun für dich der schrecklichste Ort? Nämlich dein Arbeitsplatz, kann das sein? Auch, ja, und mein Zuhause. Und dein Zuhause? Ja. Sprich dann auch dein Freund? Ja, zum Teil. Also nicht immer. Er kann ja sehr einfühlsam sein. Aber ich denke mir, das ist jeder Zuhälter oder wie auch immer, jeder in dem Milieu, sag ich mal, der was von seinem besten Pferd im Stall haben möchte, sag ich mal. Ne? Also er ist dein Zuhälter auch. Hat er denn andere Frauen auch noch unter seinen Fittichen? Die hatte er vor mir, bevor ich wieder arbeiten gegangen bin. Und weil ich das dann halt nicht wollte, habe ich gesagt, okay, dann mache ich es wieder. Mhm. Weil die Schulden waren ja da, ne? Und ich habe sie ja auch. Und jetzt, im Moment, bist du seine einzige Frau, ja, die am Laufen. Ja, ich denke. Also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Mit welchem Gefühl, wann fängt dein Arbeitstag an? Ich arbeite von morgens 10 bis abends 10. Von morgens 10 bis abends 10. Mit was für einem Gefühl gehst du morgens in den Club oder in das Bordell oder wo du da immer arbeitest? Mit welchem Gefühl gehst du da hin morgens? Also wenn ich morgens schon aufstehe, denke ich mir, ach du Scheiß, jetzt musst du dich fertig machen und bist gleich wieder da und muss mit Männern Verkehr haben, die stinken oder für mich unnormale Sexpraktiken vollziehen wollen. Und das ist für mich ein Ding, was nicht geht, weil ich meine, okay, irgendwo kann man abschalten, ja, aber wenn man dann nach Hause kommt, das Geld präsentieren muss, dann wahrscheinlich noch den Haushalt führen muss, Essen kochen muss, Wäsche waschen muss und dann noch abends den eigenen Freund zu befriedigen, ja? Also, weiß ich nicht, das hält kein Mensch aus. Wie viele Männer bedienst du am Tag? Also, ich sag mal so, mein Verdienst zwischen... Wie viele Männer du bedienst am Tag? Wie viele Männer da zu dir reinkommen? Ja, zwischen 10 und 20 Stück. Zwischen 10 und 20 Stück, ja. Und dann auch noch Haushalt machen abends. Und dann auch noch mit dem eigenen Freund ins Bett gehen. Richtig. Hast du da überhaupt noch Lust an der Sexualität mit deinem Freund, wenn du am Tag... Nein, überhaupt nicht mehr. Geht gar nicht. Ich weiß nicht, also wenn ich mit ihm schlafe, das ist so, als ob ich im Bordell wäre und da jetzt irgendeiner über mich drüber steigt. Entschuldigung, ist so. Ist es manchmal so, dass du, also jetzt mal sehr, sehr auf klar Deutsch ausgedrückt, du hast Kotzen, kriegst, wenn du tagsüber deiner Arbeit nachgehst? Ja. Sabine, liegt ja eine Frage ganz, ganz offensichtlich im Raum. Warum bist du immer noch mit diesem zusammen? Ja, warum? Warum weil bist ich du ihn lieb und weil ich nicht von ihm verlassen werden möchte. Warum tust du dir das denn an? Warum machst du das denn mit? Was würde denn dieser Mann sagen, wenn du sagst, ich kann es nicht, ich mache jetzt irgendwas anderes, ich kann das nicht, ich will das nicht? Das hatte ich ihm gestern gesagt. Und zwar habe ich mir dann die Ausrede einfallen lassen, dass man auch, ich will da nicht hin, ich kann da nicht hin. Es ist für mich einfach schrecklich, wenn ich dann auch noch danach mit dir ins Bett muss. Und ja, er meinte, ja, privat ist privat und Geschäft ist Geschäft, das habe ich auseinanderzuhalten. Und aber für mich klappt es einfach nicht. Also er nimmt das gar nicht ernst, was du sagst, im Klartext. Nicht richtig, denke ich. Also er, wie würde er denn reagieren, wenn du jetzt ganz knallhart sagen würdest, nein, ich mache es jetzt nicht mehr. Ich denke, dann wird er sagen, ja okay, dann gehst du halt nicht arbeiten, aber das Geld muss trotzdem kommen, dann werde ich wieder meine Geschäfte betreiben, die ich vorher hatte, sprich andere Frauen. Dann ist er nachts nicht zu Hause. Ich meine, er ist auch so nachts kaum zu Hause, ja. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich die einzige Frau bin. Ja gut, wenn das kommt auch noch hinzu. Sabine, darf ich dich dennoch fragen, wie blind bist du eigentlich? Wie kannst du denn so sehr zu einem Mann halten und auch noch von Liebe reden, der dich, der seine eigene Freundin, die er wohl wahrscheinlich noch zu lieben vorgibt, auf den Strich schickt, Mensch? Und wenn du das jetzt noch gerne machen würdest, wäre okay, wenn es dein Job wäre. Aber der dich auch gar nicht ernst nimmt in deiner Verletzlichkeit. Du bist ja am Ende eigentlich. Du willst es nicht mehr, du kannst es nicht mehr. Richtig. Wie kannst du denn so einen Mann noch so nah an dich heranlassen? Der macht dich systematisch fertig. Der nimmt dich nicht ernst. Du bist eine Geldhure, um das Geld heranzuschaffen. Und dann auch eine Putze für zu Hause. Und dann noch das Betthäschen für sein Zuhause. Für sein Bett. Ja, was soll ich denn machen? Ihm die Sachen packen und vor die Tür stellen? Geh. Ja, wohin denn? Das weiß ich nicht. Dann mach dir Gedanken drüber. Du bist eine junge Frau von 23 Jahren. Du bist keine Sklavin. Irgendeinen Weg gibt es immer. Ja, ich habe einfach zu viel Angst vor den Konsequenzen, die dann vielleicht... Welche Konsequenzen? Er wird dir doch keine Gewalt antun. Sicher? Die Angst hast du auch. Ja. Also ich würde nicht anrufen, wenn mich das nicht bedrücken würde. Also du kannst gar nicht normal gehen. Das heißt, du... Wenn ich zu ihm sagen würde, pass auf, Meister, oder ne, pass mal auf, mein Schatz, ich will das nicht, ich kann das nicht, und sieh zu, wie du weiterhin, keine Ahnung, den Kühlschrank vollhältst oder wie auch immer. Oder lass mich einfach wieder um einen vernünftigen Job bemühen. Ich habe Zahnarzthelferin gelernt und später als Krankenpflegerin gearbeitet. Und das lag mir sehr, es war auch toll, nur hat man dann Ende des Monats nichts von dem Gehalt gehabt, wenn es gefändet wird. Ne? Er würde dir Gewalt antun. Er würde dich schlagen, er würde dich misshandeln. Das weiß ich, nein, so nicht, nein, denke ich nicht. Aber ich denke schon, dass ich einfach, weil er dann wütend sein wird, drunter leiden müsste. Er wird mir psychische Gewalt antun, ja, aber er wird mich nicht schlagen, nein. Gut, aber wenn du nicht mehr bei ihm wärst und eine Distanz zu ihm hättest, wäre das mit der psychischen Gewalt ja auch schwieriger für ihn. Wenn du aus der Wohnung rausgingst, geht das nicht? Das ist meine eigene Wohnung, also es läuft hier alles auf meinen Namen. Er ist zugezogen. Wahrscheinlich ist es aber eine große und auch teure Wohnung, ne? Das geht. Das heißt, du könntest die gar nicht finanzieren, wenn du nicht diesen Job hättest. Das ist ja eine Katze, die sich den Schwanz beißt, ne? Du kommst ja nur raus, wenn du wahrscheinlich radikal dein ganzes Leben umkrempelst. Ja. Du kannst also auch nicht mit dieser Wohnung ein anderes Leben beginnen und führen. Ich würde hier drin ja eh alles an jene erinnern, beziehungsweise jedes einzelne Möbelstück, zum Beispiel, keine Ahnung, damit habe ich... halt mit drei Männern, dafür habe ich halt mit drei Männern geschlafen oder so, ne? Aber wenn ich das schon höre, was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Vorstellung? Dass deine Möbelstücke dich schon daran erinnern, mit dem musste ich dreimal mit jemandem schlafen und für die Vase musste ich zweimal mit jemandem schlafen. Ja. Das ist doch die Hölle, das ist doch scheiße, ist das doch. Natürlich ist das scheiße. Und du bist so ein junges Mädchen von 23 Jahren, du kannst tausend schöne Sachen machen und du hast wahrscheinlich auch ganz andere Vorstellungen von Glück und guter Beziehung und harmonischer Freundschaft oder vielleicht auch mal Ehe. Und es ist alles liegt brach, alles ist im Eimer im Prinzip. Ja. Und das Schlimmste ist, finde ich, also jeder in dem Ort, wo wir wohnen, weiß das eigentlich, außer meine Mutter. Und ich weiß nicht, ich denke, ich würde dir das Herz brechen, wenn ich bei ihr Hilfe suchen würde und ihr alles erzählen würde. Vielleicht würdest du ihr viel mehr das Herz brechen. Wenn es irgendwann, vielleicht irgendwie durch einen Zufall rauskommt, und das kann ja passieren, wenn es alle wissen, und sie es so erfährt, vielleicht ist das geringere Übel für Sie, Sabine, wenn Ihre Tochter mit ihrem Leid, dass du hast ja nur wirklich Leid im Moment, zu der Mutter gehst und ihr alles erzählst. Ich glaube, das ist weniger schlimm, als wenn die Mutter es irgendwo hintenrum von irgendeinem schäbigen Nachbarn oder irgendwie erfährt, durch irgendeinen Zufall. Ja, sie hat mich ja schon mal drauf angesprochen, da habe ich es abgestritten, weil ich einfach nicht den Mut gefunden habe. Das heißt, sie ahnte schon. Dann geh doch zu deiner Mutter und berate mit deiner Mutter, Sabine. Dann hast du doch schon mal eine Verbündete. Und stehst nicht so vollkommen alleine da. Vielleicht kannst du auch zu ihr ziehen. Ich weiß nicht, wie eure Verhältnisse sind. Aber wir wohnen in einem Haus. Bitte? Ich sagte, wir wohnen in einem Haus. Ach, ihr wohnt sogar in einem Haus? Ja. Gibt es einen Vater noch? Ja, aber meine Eltern sind getrennt, aber mein Vater, den gibt es noch, ja. Ja, aber zur Mutter hast du eigentlich ein gutes Verhältnis. Ja. So, jetzt bitte ich dich sehr, dich deiner Mutter anzuvertrauen und mit ihr offen, ganz offen zu reden. Und sie erstmal halt auch als Verbündete zu finden, dass man gemeinsam berät, was zu tun ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich dir jetzt anbiete, auch mit meinem Psychologen zu reden, nicht wegen eines psychologischen Gespräches, sondern vielleicht kann er dir die eine oder andere Adresse da vermitteln für Aussteigerinnen aus dem Milieu. Mhm. Da gibt es Selbsthilfegruppen, da gibt es ehemalige Hurenvereinigungen und so weiter. Der ist ganz gut ausgestattet. Dass du dir da vielleicht auch noch die eine oder andere Hilfe oder einen Rat holst. Hast du denn schon mal mit Prostituierten gesprochen, die ausgestiegen sind und wie die das gemacht haben? Nein, noch nicht. Weil die haben ja alle mehr oder weniger die gleichen Probleme. Ja, bis jetzt, wie gesagt, keine Kontakte zu anderen Prostituierten. Aber dir steht das Wasser bis zum Hals, sonst hättest du hier heute Nacht nicht angerufen. Richtig. Ja. Und das ist für mich und sollte jetzt für dich aber wirklich auch ein Signal sein, weil die auch klar machen, wie dringend es ist, dass du dein Leben veränderst, weil du machst dich und deine Seele konsequent kaputt im Moment. Und irgendwann bist du ein Stück Schrott. Dann hat er dich ausgelutscht, dann bist du irgendwann 30 und das war's. Und dann hast du nichts gehabt und kannst auch viel schwieriger ein neues Leben anfangen als vielleicht jetzt noch. Ja, ich denke. So, Sabine, du legst auf. Der Ferdinand, das ist mein Psychologe, der ruft dich gleich zurück. Ja. Und denk über die Variante mit der Mutter nach. Ja, okay. Von Herzen alles Gute. Ich danke. Damit du an diesen schrecklichen Ort dann nicht mehr zurückgehen musst. Hoffentlich bald nicht mehr. Ich hoffe auch. Alles Gute. Danke, Jürgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 1 Uhr 42 und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema schreckliche Orte. Welche schrecklichen Orte gibt es in eurem Leben, wenn ihr so zurückdenkt? Orte, wo ihr Schlimmes erlebt habt, wo ihr Schreckliches erlebt habt, Trauriges erlebt habt, Beklemmendes, Gruseliges vielleicht auch. Wenn ihr mir von diesen Orten oder von diesem Ort erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, das ist der Dieter und Dieter ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Dieter. Hallo. Du möchtest auch von einem für dich schrecklichen Ort reden. Ich habe einen schrecklichen Ort, wenn ich von hier aus nach Hause fahre, da ist ein Rastplatz. Da muss ich also vorbeifahren, wenn ich nach Hause fahren will, um mal zu meiner Mutter zu besuchen. Und dieser Rastplatz erinnert mich immer wieder an zwei Verluste in meinem Leben. war mein Vater 1972 und 1989, vor circa ungefähr 10 Jahren, mein Zwillingsbruder. Und dieser Rastplatz erinnert dich daran? Ja. Warum? Beide, also mein Vater sowie mein Zwillingsbruder, an dem gleichen Rastplatz ums Leben gekommen sind. Ach. Die haben sich beide auf die gleiche Weise mit Auspuffgase das Leben genommen. Auf diesem selben Rastplatz? Ja, auf selben Rastplatz, auf demselben Ort, ja, auf der gleichen Stelle. Mit Auspuffgase? Ja. Wie ist das? Das ist ja erstmal jetzt sehr ungewöhnlich, dass der Zwillingsbruder und der Vater das in derselben Art und Weise getan, dass sie sich selbst das Leben genommen haben, ist ungewöhnlich, dass sie es auf dieselbe Art und Weise gemacht haben und dann auch an demselben Ort. Wie ist das zu erklären? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was damals bei meinem Vater passiert ist, habe ich das gar nicht glauben wollen, als man mir das sagte. Ich war damals erst 18. Als man mich damals anrief und mir das dann mitgeteilt hat, dass mein Vater gestorben ist, habe ich damals gesagt, ich glaube das nicht. Ich habe das auch nicht für wahrgenommen. Jahre danach habe ich das noch nicht für wahrgenommen. Und als das 89 mit meinem Zwillingsbruder passiert ist, bin ich zwar die Nacht davon wach geworden, weil ich das auch teilweise, glaube ich, gespürt habe, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Mhm. Und hinterher habe ich erfahren, dass mein Zwillingsbruder das Gleiche gemacht hat, wie mein Vater selbst auch, und an der gleichen Stelle. Sag mal, ich kenne das nur so aus Erzählungen, aus Filmen, wenn man das in einer Garage macht mit dem Auspuff, mit den Auspuffgasen. Wie geht das denn auf, also in... Ja, die haben sich da auf den Rastplatz dahingestellt. Ja, und haben die Auspuffgase im Wagen verlegt, mit einem Schlauch, mit einem normalen, irgendwie, weiß ich nicht, was das für ein Schlauch war. Und dann den Auspuff und den Motor laufen lassen und dann ist es dann passiert. Man hat sie dann beide erst tot gefunden. Ja. Mhm. Und an diesem Rastplatz musst du immer wieder auch vorbeifahren. Ja. Bist du denn seitdem überhaupt dort mal stehen geblieben? Ja. Ich bin, ja, die Anfangszeit bin ich sehr oft stehen geblieben. Mhm. Bin ich schon 2 Jahre, glaube ich, jetzt, ja. 2 Jahre bestimmt dann nicht mehr dran hergefahren, weil ich da immer wieder daran erinnert werde. Mhm. Was ist denn das für dich für ein Gefühl, wenn du... Schlimmes Gefühl. Ja, das glaube ich. Wenn du daran vorbeifährst oder damals, als du sogar auf den Rastplatz draufgefahren bist, was geht da in dir vor? Was ging da in dir vor? Das war schlimm, das Gefühl. Zu wissen, oder ich habe es damals ja bei meinem Bruder, teilweise meinem Zwillingsbruder noch gespürt, dass da irgendwas passiert. Ich wollte auch die Nacht, als ich es gespürt hatte, auch nur losfahren. Mhm. Meine Frau sagte, ich sollte mich nicht beruhigen, da ist schon nichts. Nur es ist passiert. Als ich meinen Bruder damals gesehen hatte, habe ich gedacht, ich wäre da. Wie, als du ihn gesehen hast? Ja. Hast du ihn gefunden auf dem Rastplatz? Ja, und das Schlimmste für mich ist noch, dass die Tochter meines Bruders, die jetzt auch 18 schon ist, mit mir also kaum verkehrt und auch keinen Kontakt zu mir pflegt oder auch hat. Weil die Mutter hat damals den Fehler gemacht, als mein Zwillingsbruder starb, die Tochter nicht mitzunehmen. Weder bei der Beerdigung, sonst was. Also die hat ihren Vater nie gesehen, wie er tot war. Mhm. Sondern nur zu Lebzeiten. Und wieso ist da dadurch ein gespanntes Verhältnis zwischen dir und... Meine Nichte, also die Tochter meines Bruders, immer noch glaubt, ich bin ihr Vater. Gott, das ist ja völlig verrückt alles. Ja. Jetzt sag mir aber nochmal, das ist gerade so ein bisschen am Rande nur erwähnt worden. Du bist auf diesen Rastplatz damals 1989 gefahren und hast auch deinen dann in dem Auto bereits verstorbenen Zwillingsbruder gesehen und gefunden. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, dorthin zu fahren und ihn doch zu suchen? Ich hatte das gespürt. Irgendwie so eine Vermutung, weil der Vater es damals auch da gemacht hat. Ja. Hat der Bruder irgendeine Nachricht hinterlassen, einen Brief? Nein. Gar nichts. Ihr wisst überhaupt gar nicht, was los war. Nein. Auch nicht, was mit dem Vater damals los war. Nein, mein Vater, da war ich ganz überrascht. Da wusste ich überhaupt nicht, warum, weshalb, bis heute nicht. Mhm. Kann ich mir heute auch bis heute nicht erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch besonders belastend ist, wenn so etwas in der Familie vorgefallen ist und man es sich auch Jahre später nicht erklären kann. Bei meinem Bruder kann ich mir das zwar nur erklären, weil da die Ehe teilweise auch kaputt gegangen ist. Die Frau wollte sich trennen von ihm. Die Tochter war damals, glaube ich, 7. Das konnte ich alles nicht verkraften. Mhm. War dann auch wohl in der Klinik gewesen, da in der Nähe. Und ist dann auch von dieser Klinik aus wohl zu diesem Parkplatz hingefahren. Mhm. Wie lange warst du jetzt nicht mehr auf diesem Parkplatz? 3 Jahre. 3 Jahre. Hast du dir vorgenommen, dort nie wieder hinzufahren? Also draufzufahren? Ja. Mhm. Wenn du das so vergleichst, hast du das Gefühl, also den Toten näher zu sein auf diesem Platz, auf diesem Rastplatz, oder wenn du auf den Friedhof gehst? Nein, auf dem Rastplatz. Auf dem Rastplatz. Mhm. Also ich, seitdem das passiert ist, habe ich das Gefühl, immer wieder also dorthin zu fahren, um meinem Bruder näher zu sein. Mhm. Aber dennoch hast du jetzt für dich entschieden, nicht mehr dorthin zu fahren. Richtig. Mhm. Aber ich habe auch schon den Gedanken gehabt, das wieder Gleiche zu tun. Das Gleiche zu tun? Ja. Das heißt, du bist im Moment auch in einer sehr schwierigen Lebensphase, oder dir geht es sehr schlecht? Ja, mir geht es sehr schlecht im Moment. So schlecht, dass du auch Selbsttötungsgedanken hast? Ja. Hängt das mit diesen beiden schlimmen Vorfällen zusammen, oder hat das auch noch eine andere Ursache jetzt in deinem aktuellen Leben? Nee, ich vermute, dass es damit zusammenhängt. Mhm. Weil du es nie hast richtig verarbeiten und verwenden können. Mhm. Wie lebst du jetzt? Hast du eine Freundin, eine Frau, hast du Kinder? Frau und 2 Kinder, ja. Mhm. Weiß deine Frau darum, dass es dir so schlecht geht? Ja, meine Frau weiß das. Mhm. Das ist schon, ja, 3-mal auch schon passiert. Was ist 3-mal passiert? Dass du einen Versuch unternommen hast? Ja. Ja. Der letzte Versuch ist vor 2 Jahren gewesen. Aber nicht dort? Nein. Mhm. Wie alt sind deine Kinder? 18 und 17. Mhm. Bist du in psychologischer Behandlung? Im Moment nicht. Warst du schon mal? Ja. Das hat dir nicht sehr geholfen. Mhm. Meinst du nicht, dass das Leben so wertvoll ist, dass man alles versuchen sollte, bevor man so einen dramatischen Schritt... Ja, das kann keiner verstehen, dass ich weiß nicht, was, ob das mit, was mit zu tun hat, dass wir Zwillinge sind, dass wir eineiige Zwillinge sind, mhm. ob ich das dieses Gespür habe mhm. dafür. Vielleicht, ja, ich erahne das. Ich will jetzt nicht sagen, ich kann das verstehen. Ich kann es nicht verstehen, aber ich erahne das. Ich kann es auch nicht verstehen, mhm. aber ich weiß nicht, warum der aber Drang danach größer ist, als der Drang zum Leben. Mhm. Aber du hast Kinder und du hast eine Frau. Ja, aber ich weiß, irgendwas ist aus mir gerissen worden, als mein Zwillingsbruder gestorben ist. Ich bin nicht mehr der ich mal war. Und dieses Gefühl begleitet dich jetzt seit 1989? Ja, ich bin zurückgezogener, ich bin ruhiger geworden, ich lehne quasi also sehr viel Kontakt ab, ich habe mich zurückgezogen, ich lebe alleine, ich verschließe mich meistens, also kaum Gesellschaftssachen, dass ich mal rausgehe oder irgendwas. Bist du berufstätig noch? Ja, ich bin selbstständig und male auch sehr viel. Aber dann meistens immer so, dass ich für mich bin. Mhm. Dieter, ich möchte dir oder kann dir nur anbieten von meiner Seite, von unserer Seite aus, auch jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen. Und ich möchte dich bitten, das nicht einfach abzutun. Nach dem Motto, ich habe ja schon mal mit einem Psychologen geredet und die bringen das ja auch nicht oder die bringen mich auch nicht weiter. Versuch's doch mal. Ja. Versuch's doch mal. Vielleicht kann dir mein Psychologe, der kann dir jetzt keine Therapie verabreichen innerhalb von ein paar Minuten heute Nacht. Aber vielleicht kann er dir ein paar hilfreiche Ratschläge noch geben. Ja. Auch wie du therapeutisch dich verhalten solltest mit dir selbst. Ich. Ja, wollen wir das so machen? Können wir machen, ja. Wir rufen dich gleich nochmal an, leg bitte auf. Okay. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jasmin. Jasmin ist 20 Jahre alt und jetzt hier bei mir. Hallo. Ja, hallo. Hallo Jasmin. Hallo. Ja, also mein schrecklicher Ort ist, ich war letztes Jahr mit meinem Vater kurz nach dem Erdbeben in der Türkei, also 48 Stunden danach sind wir dahin geflogen, um zu helfen. Mhm. Mit ins Epizentrum. Lebt deine Familie in der Türkei? Oder ein Teil der Familie? Ja, also meine Cousine wohnt in Istanbul, nur der ist zum Glück nichts passiert. Mhm. Nur mein Vater ist Arzt und der ist dann halt aus eigenem Antrieb hin dahin gefahren. Mhm. Um halt zu helfen, weil die Regierung da halt so aufgerufen hat, sie hätten zu wenig Leute und dann sind sie halt dahin geflogen. Mhm. Also ihr seid eine türkische Familie, eine türkisch-stämmige Familie? Ja, halb. Halb, mhm. Und dann bist du mit deinem Vater dorthin geflogen. Ja. Da, wo es richtig schlimm abgegangen ist. Ja, also ich muss jetzt dabei sagen, ich helfe ihm ab und zu so in der Praxis. Also ich kann so ein paar Sachen helfen, also Verbände machen und Spritzen geben. Was hast du dort erlebt? Was hast du vor Augen, wenn du daran denkst? Also das Schlimmste ist, wenn ich dran denke, was sich bei mir unheimlich so festgesetzt hat. Also wir mussten von Istanbul, also da ist so ein bisschen Meer zwischen, ne? Mhm. Und wir mussten halt mit so einer Fähre dann Richtung Erdbebengebiet fahren. Mhm. Und auf dieser Fähre waren erstmal gar keine Menschen, weil natürlich niemand dahin wollte, ne? Mhm. Ja, und auf der Fähre waren überall Fernseher und man konnte halt die ganze Zeit Nachrichten gucken. Ne? Man sah das die ganze Zeit, aber irgendwie war das dann auch ziemlich weit weg. Also man hatte ja nichts damit zu tun. Ne? Mhm. Und dann hieß es dann halt, die Fähre hätte angelegt und wir sind dann halt runtergegangen in den Raum, wo die ganzen Autos fahren. Ne? Mhm. Und dann ging diese Klappe auf und das Schlimmste, was ich weiß, war halt, dass uns erstmal ein irrsinniger Gestank entgegen kam, weil das war ja auch sehr heiß. Mhm. Es hat unheimlich gestunken und es stand eine riesige Menschenmenge vor dieser Fähre und hat versucht, da reinzukommen. Die hatten alle keine Tickets, nur wollten nur da weg, weil die so eine panische Angst hatten. Mhm. Und das war für mich, es hat mich so erschlagen. Also ich wäre am liebsten sofort wieder, hätte ich mich umgedreht und wäre sofort wieder nach Hause gekommen. Aber gespenstisch, ihr wart quasi alleine auf dieser Fähre. Ja, also es waren circa, weiß ich nicht, 5-6 Leute noch da. 5-6 Leute. Und es waren aber auch da, wo die Autos eigentlich stehen sollten, standen auch keine Autos unten. Das doch, also Transporter waren da, aber so, das waren halt nur medizinische Sachen oder Essen oder... Mhm. Sowas, ne? So, nun, das war jetzt die Ankunft quasi. Ihr wart konfrontiert mit den vielen Menschen, Flüchtlinge quasi, die weg wollten. Aber ihr seid dann an Land gegangen. Was ist dann passiert? Was habt ihr da gemacht? Ja, also wir haben versucht, da irgendwie uns zu orientieren, was ziemlich schwierig war, weil halt sehr viel Chaos natürlich war, obwohl er schon 2 Tage danach war. Haben uns dann an Soldaten gewendet, weil mein Vater halt dachte, dass die ja irgendwie den Überblick haben müssen. Ja, und die haben uns zum Glück dann geholfen. Wir hatten auch noch ein paar Kisten Medikamente dabei, nur so das Nötigste, was wir zusammensuchen konnten. Bist du denn oder seid ihr denn wirklich auch direkt konfrontiert worden mit schlimmem menschlichem Leid, mit Verletzten, mit eingeschütteten, vergrabenen Menschen? Ja, ja. Also die ganze Stadt war total zerstört. Mhm. Und dann sind wir halt mit dem Soldaten Richtung, also das war so ein behilfsmäßiges Lazarett, ne? Mhm. Mussten dann halt in so einem Auto mitfahren und wir haben rechts und links nur Leute gesehen, die in Schlafanzügen rumgelaufen sind, es war ja Nacht. Mhm. Und die waren alle so apathisch, also irgendwie, ich weiß nicht, also es ist ja wahrscheinlich so ein Schock, dass die Leute nicht mehr klar denken könnten. Ja, natürlich. Und es waren Tausende von Leuten, die einfach nur auf dem Rasen gesessen haben und weiß ich nicht, also man kann das gar nicht erklären. Und dann waren wir halt in diesem Lazarett. Und dann hat man halt immer gesehen, wie davor die Leute in den Trümmern rumgesucht haben. Die hatten keine Hacke, die hatten keine Schippe, ne? Mit bloßen Händen da waren am Weinen und andauernd kamen dann LKWs und haben dann Tote weggebracht. Ne? Also es war wirklich grauenhaft. Hast du Menschen sterben sehen auch? Ja. Mhm. Die vor deinen Augen gestorben sind? Ja, ja. Mhm. Auch Kinder. Mhm. Das war für mich das Schlimmste. Also es waren viele Kinder dabei. Mhm. Wie lange wart ihr da? 3 Tage. 3 Tage. Wir haben 3 Tage draußen geschlafen, weil, ich meine, da traut sich niemand mehr irgendwo rein. Ja, wir hatten nichts zu essen, also nur so ein bisschen Brot, bisschen Wasser. Ne? Wir haben uns nicht waschen können, also wir haben auch nicht viel geschlafen, natürlich nicht, weil es war dann dauernd Nachbeben. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn man sehr jung ist, und du warst ja sehr jung, 19 Jahre, und kamst aus einer ganz heilen Welt, aus einer ganz ordentlichen Welt, wo alles funktioniert und alles schön ist, und dann plötzlich so etwas erlebt, so was dramatisch Chaotisches. Ja. Was meinst du, was würdest du sagen, wie sehr diese Eindrücke dein Leben verändert haben, dein Denken verändert haben? Unheimlich, würde ich sagen. Könntest du es erklären, in welche Richtung? Also ich finde erstmal, man sieht das Leben erstmal ganz anders, man lernt Sachen viel mehr zu schätzen. Mhm. Und man geht so von diesem Materiellen weg, also das hat auf einmal gar keinen Wert mehr. Mhm. Vielleicht kapiert man auch, wenn man so etwas sieht, wie vergänglich alles ist, ne? Ja. Und wie leicht alles umzupusten ist, ne? Ja. Und wie schnell das eigene Leben auch futsch sein kann. Ja, und man kann nichts gegen machen, ne? Mhm. Das war der schrecklichste Ort deines Lebens bisher, das kann ich gut verstehen. Ja. Aber dennoch war es natürlich gut und wichtig, dass ihr da wart, weil ihr bestimmt auch in dem Maß, was ihr tun konntet, was Nützliches getan habt und was Gutes getan habt. Ja, wenigstens ein bisschen. Ein bisschen, ja. Danke für deinen Anruf, Jasmin. Ja, bitte. Alles Gute. Tschüss. Wiederhören. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen, 1 Uhr. Und morgen haben wir eine offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Ihr könnt immer schon ab 0 Uhr hier anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet unter dieser Nummer hier 0800 56 78 111. Ich wünsche eine gute Nacht und sage dann bis morgen 1 Uhr hier an dieser gleichen Stelle. Bye bye.